Thema: Sport im Alter, Spitzensport. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Sport kennt kein Alter und hält Leib und Seele zusammen. Regelmäßiger Sport im Alter tut gut. Mit Sport bleiben Senioren fit oder altern wenigstens gesund. Auch über 50 kann man eine Traumfigur haben. Sonst wird man nur fett und unbeweglich. Denn die körperliche Leistungsfähigkeit des Menschen sinkt im Laufe seines Lebens. Viele alte Menschen sind unzufrieden, weil sie sich eingeschränkt und krank fühlen. Wer klug ist, lässt es nicht so weit kommen und versucht, nach dem Motto »Wer rastet, der rostet« zu leben. Sport im Alter wirkt gegen den Alterungsprozess. Er ist das beste Anti-Aging-Rezept. Die Lebenserwartung der Senioren verlängert sich um Jahre, wenn sie sich pro Woche 3 Stunden körperlich betätigen. Regelmäßiges Training stärkt das Immunsystem und beugt vielen Krankheiten vor. Das Risiko für Blutdruck sinkt, auch der Cholesterinspiegel verbessert sich. Sport hebt die Stimmung und verbessert das Gedächtnis. Die beiden Rentner auf Bild 1 sehen prächtig aus. Sie fühlen sich wohl in ihrer Haut. Sie machen regelmäßig Wanderungen, um fit zu bleiben. Sie wissen genau, dass man es in ihrem Alter beim Sport nicht übertreiben darf. Sie haben Sportarten gewählt, die ihren Körper nicht überfordern, ihnen aber trotzdem Spaß machen. Ideale Outdoor-Ausdauersportarten für sie sind Walken, Schwimmen und Wandern. Zu Hause trainieren die beiden auf einem Laufband, ab und zu machen sie Yoga oder Gymnastik. Sie scheinen geübte Sportler zu sein. Sport im Alter steigert die Lebensqualität, wenn man auf die Intensität achtet und auch Trainingspausen einlegt. Senioren sollten nach jedem Training mindestens 24 Stunden pausieren, damit sich ihre Muskeln ausreichend regenerieren. Sie sind ja nur Amateursportler. Ganz anders sieht es mit Spitzensport aus. Auf Bild 2 sieht man einen Athleten mit der olympischen Flagge. Das Bild wurde wohl bei den Olympischen Sommerspielen von 2016 in Rio gemacht. Er betreibt Leistungssport. Das bedeutet, das intensive Ausüben eines Sportarts mit dem Ziel, im Wettkampf eine hohe Leistung zu erreichen. Im Gegensatz zu den Senioren trainiert er also mehrere Stunden am Tag. Er nimmt an internationalen Wettkämpfen teil, zu denen auch die Olympischen Spiele gehören. Man kann in nahezu allen Sportarten Leistungssport betreiben, aber nicht alle sind olympische Disziplinen. Spiele der 31. Olympiade wurden 2016 in der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro ausgetragen. Ich habe nicht den vollen Überblick, aber zu den olympischen Sportarten in Rio gehörten Turnen, Ringen, Fechten, Gewichtheben, Leichtathletik, Segeln, Radsport und vieles mehr. Ungarische Sportler haben da 8 Goldmedaillen gewonnen und damit in der Rangfolge der Länder Platz 12 besetzt, worauf wir natürlich sehr stolz sein können. Vor ein paar Jahren wurde diskutiert, ob sich auch Ungarn um die Olympischen Spiele bewerben sollte. Soweit ich mich erinnern kann, wurde Ungarn sogar zu einem offiziellen Kandidaten. Dieser Plan ist jedoch gescheitert. Vielleicht wird Ungarn aber einmal doch als Gastgeberland die Sommerspiele veranstalten können.